Lautenberichte des südkoreanischen Senders NBC stationierten die USA drei strategische Atombomben B-2 von der Luftwaffenbasis im Bundesstaat Missouri auf der Insel Guam, ihrer Vorpostenbasis für die Invasion gegen die TVJK, um. Am 9. August gab es das strategische Kommando der USA bekannt. Die südkoreanischen Beamten bezeichnen diesmalige Maßnahme der USA als Reaktion auf die Provokation Nordkoreas und Vorwarnung der nordkoreanischen Regierung. Und am 9. August stellten die USA drei strategische Atombomben B-2A, die sich in der Luftwaffenbasis Whiteman im Bundesstaat Missouri befanden, in der Luftwaffenbasis Anderson auf der Insel Guam vorwärts auf. Diese Verstärkung der Atomstreitkräfte der USA erfolgte gerade in der Zeit, wo nach dem 6. August vier berüchtigte strategische Atombomben B-1B in der Luftwaffenbasis Anderson auf der Insel Guam vorwärts stationiert wurden.